Inzwischen war die Abenddämmerung hereingebrochen und es wurde nach und nach dunkler in dem Zimmer. »Warum hast du so lange auf mich gewartet, Dame Ayola? Ich habe mir immer ein Kind gewünscht. Ein kleines Kind, das ich verwöhnen darf, das meine Zärtlichkeit braucht, für das ich sorgen kann. Jemand wie du, mein schöner Bub.« Bastian gähnte. Er fühlte sich durch ihre warme Stimme auf unwiderstehliche Weise eingelullt. »Aber du hast doch gesagt, dass auch deine Mutter und deine Großmutter schon auf mich gewartet haben.« Dame Ayolas Gesicht lag jetzt im Dunkeln. »Ja«, hörte er sie sagen, »auch meine Mutter und meine Großmutter haben sich ein Kind gewünscht. Aber nur ich habe jetzt eins.« Bastian fiel in die Augen zu. Mit Mühe fragte er, »wieso, deine Mutter hatte doch dich, als du klein warst, und deine Großmutter hatte deine Mutter. Also hatten sie doch Kinder.« »Nein, mein schöner Bub«, antwortete die Stimme leise, »bei uns ist das anders. Wir sterben nicht und werden nicht geboren. Wir sind immer dieselbe Dame Ayola, und doch sind wir es auch wieder nicht. Als meine Mutter alt wurde, da verdorrte sie, alle ihre Blätter fielen ab wie bei einem Baum im Winter. Sie zog sich ganz in sich zurück. So blieb sie lange Zeit. Aber dann begann sie eines Tages von neuem junge Blättchen hervorzutreiben, Knospen und Blüten und zuletzt Früchte, und so bin ich entstanden. Denn diese neue Dame Ayola war ich, und genauso war es bei meiner Großmutter, als sie meine Mutter zur Welt brachte. Wir Damen Ayola können immer erst ein Kind haben, wenn wir vorher verwelken, aber dann sind wir eben unser eigenes Kind und können nicht mehr Mutter sein. Darum bin ich so froh, dass du nun da bist, mein schöner Bub.« Bastian antwortete nicht mehr. Er war in einen süßen Halbschlaf hinübergeglitten, indem er ihre Worte wie einen Singsang vernahm. Er hörte, wie sie aufstand und zu ihm trat und sich über ihn beugte. Sie streichelte ihn sanft übers Haar und gab ihm einen Kuss auf die Stirn. Dann fühlte er, wie sie ihn hochhob und auf dem Arm hinaustrug. Er lehnte seinen Kopf an ihre Schulter wie ein kleines Kind. Immer tiefer sank er in die warme Dunkelheit des Schlafes hinunter. Ihm war, als ob er ausgezogen und in ein weiches, duftendes Bett gelegt würde.